So, hallo. Cool, dass ihr da seid. Schönen Abend. Genau, wir sind heute bei der Auftaktveranstaltung von einer riesengroßen, total ausgearteten Veranstaltungsreihe mit dem schönen Namen von Sozialschmarotzer zum Gossenboss. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle, aber genau, da hängen auch die Plakate und unter anderem auch diesen da kann man sich auch darüber informieren, was dann sonst noch alles für Veranstaltungen geplant sind. Weitere Infos gibt es auch auf unserem Blog kritischeasozialität.wordpress.com oder auf Facebook, da findet ihr uns auch. Genau, und vor allem würde ich jetzt auch schon mal direkt auf den nächsten Termin und Vortrag hinweisen. Der ist am 10. April im Golem, also diesen Sonntag. Und da wird Yvonne Robel unter dem Titel Asozial und arbeitsscheu, Stigmatisierung und Verfolgung im Nationalsozialismus eben die Verfolgung von als asozial Stigmatisierten im Nationalsozialismus behandeln. Und das wäre die Veranstaltung, die eigentlich chronologisch hätte jetzt kommen müssen. Das hat terminlich leider nicht geklappt. Deswegen ist das jetzt eigentlich so ein bisschen verwirrt, aber ich werde versuchen, so eine ganz kurze Einleitung sozusagen über die Verfolgung im Nationalsozialismus zu geben. Und dann sprechen wir jetzt am heutigen Abend hauptsächlich eigentlich über die Folgen dessen, beziehungsweise wird es eben um die fehlende Anerkennung der als asozial Verfolgten als Opfergruppe des NS gehen, über fehlende Entschädigungen, über Fragen der Repräsentanz und Sichtbarmachung dessen. Genau, bevor wir inhaltlich anfangen, würde ich noch ein paar so formale Hinweise geben. Zum einen, die Toiletten sind ein bisschen kompliziert zu finden. Und zwar muss man hier ganz raus aus diesem Gebäude und dann sozusagen links an der Wand entlang. Dann ist die erste Tür links wiederum der Eingang. Da reingehen, dann die Treppe hoch, dann im ersten Stock auf der rechten Seite in so einen Flur rein und dann rechts. Genau, klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen komplizierter, als es ist, aber genau, dann genau, sind alle unsere Veranstaltungen und Vorträge kostenlos, aber wir freuen uns trotzdem auch über eine kleine Spende. Da wird irgendwas rumgegeben werden, da könnt ihr dann gerne was reintun, wenn ihr habt oder wollt und wie auch immer. Genau, ansonsten findet die Veranstaltungsreihe auch in Kooperation mit mehreren Geldgebern statt, nämlich der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Räumlichkeiten heute hier eben auch in Kooperation mit der Afrikanischen Union Hamburg. Genau, weiterhin gibt es zu sagen, dass eigentlich wir heute ja noch mehr Leute auch auf dem Podium wären, nämlich eigentlich wollte der Vorsitzende der Roma- und Sinti-Union Hamburg auch hier sein. Da gab es aber leider kurzfristig eine Absage aus terminlichen Gründen. Deswegen leider heute nicht hier. Was sehr schade ist, weil es cool gewesen wäre, natürlich die Perspektive auch noch dabei zu haben, weil ja eben Sinti und Roma im Nationalsozialismus auch oft mit dem Label, mit der Klassifizierung asozial belegt wurden und auch aufgrund dessen verfolgt. Zum Ablauf des Abends. Ich würde jetzt noch mal kurz gleich eine kurze Einführung versuchen, eben zu dieser Thematik Verfolgung im Nationalsozialismus. Dann würde ich noch mal meine ReferentInnen hier links und rechts von mir vorstellen und dann auch direkt das Wort an die beiden übergeben, die jeweils dann so 10 Minuten Zeit haben, um erstmal selber einen kurzen Input zu geben. Und anschließend würde ich dann hier vom Podium erstmal einige Fragen stellen und dann das öffnen und sozusagen euch das Wort übergeben oder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben. Und alles in allem soll das dann alles etwa 1,5 Stunden dauern. Ich hoffe, wir kommen so durch mit der Zeit. Genau. Das sozusagen das Thema heute umfasst ja eben genau die Frage der Entschädigung der als asozial Verfolgten. Da beziehen wir uns jetzt konkret auf den Nationalsozialismus, eigentlich die Geschichte noch länger. Auch vorher schon wurden randständige solche, die mit dem Label asozial belegt wurden, verfolgt, stigmatisiert. Aber im NS wurde das eben nochmal institutionalisiert. Dort wurden sogenannte Asoziale, und das heißt die, die eben nicht dem Ideal der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft entsprachen, sozusagen als innere Feinde dieser imaginierten Volksgemeinschaft gesehen. Und dazu gehörten, das war eben eine sehr heterogene Gruppe, gehörten Arme, Wohnungslose, TrinkerInnen, Sexarbeiterinnen, Frauen, die abgetrieben hatten, Arbeitslose, Lesben, Roma und Sinti eben. Insgesamt war das eine sehr heterogene Gruppe, wo eben viele runterfallen konnten, die in irgendeiner Form nicht den Normen der nationalsozialistischen Ideologie gerecht wurden. Diese Verfolgung fand auf verschiedenen Ebenen statt. Sogenannte Asoziale wurden in Arbeitshäuser oder sogenannte Arbeitserziehungslager eingewiesen, durchliefen die sogenannten Fürsorgeeinrichtungen der Nazis, diverse Anstalten. Sie konnten entmündigt werden, zwangssterilisiert und ab 1937 eben auch in Konzentrationslager eingewiesen werden. Weder in der DDR noch in der BRD, also in keinem der Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus, wurden die sogenannten Asoziale als Opfergruppe des Nationalsozialismus anerkannt. Teilweise waren Betroffene auch weiterhin in diesen Fürsorgeeinrichtungen untergebracht, teilweise waren sie weiterhin entmündigt. Und tatsächlich ist es erst seit den 80ern durch Härtefallanträge überhaupt möglich, für Überlebende irgendeine Form von Entschädigungsleistungen zu bekommen. Und eben genau wie das sozusagen auf der rechtlichen, staatlichen Seite eigentlich eine irgendeine Form der Anerkennung als NS-Opfergruppe ausgeblieben ist, blieb eben auch die allgemeine öffentliche Debatte darüber aus, und es wurde sich auch sehr lange eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Die fielen immer so ein bisschen, die Häftlingskategorien der Asozialen und auch der BVer Berufsverbrecher fielen eigentlich immer so ein bisschen hinten herunter und wurden, wenn überhaupt, in so einem Nebensatz noch erwähnt. Sozusagen weder in Gedenkstätten noch so Geschichte und so weiter wurde sich groß damit befasst, und das ist eigentlich bis heute so, dass es sehr wenige Gruppen gibt, die sich überhaupt damit auseinandersetzen, und sozusagen zwei Leute, die das tun, sind jetzt hier. Und zwar zum einen links von mir Anna Alex. Sie ist sozialpolitische Wegeweiserin, macht sonst auch Seminare zu Hartz IV, aber auch musikalisch-literarische Abende, damit es nicht zu langweilig wird. Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema und beschäftigt sich tatsächlich schon recht lange mit dem Thema. Und seit, hat zum Beispiel 97 gab es zunächst schon mal einen Workshop, Arbeitsdienst immer noch, wo schon mal so eine Thematik angerissen wurde, wo sie aber noch dachte, das wäre jetzt einmal so eine Beschäftigung damit, und dann würde sie sich wieder anderen Sachen zuwenden. Das hat sich ein bisschen anders entwickelt, und seit 2007 dann ist sie in dem Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute organisiert und veranstaltet eben mit diesem Arbeitskreis diverse Veranstaltungen zum Thema und arbeitet dazu. Rechts von mir sitzt Tucker Royal. Er ist kein Historiker, sondern kommt aus der darstellenden Kunst. Und ist sozusagen auch eigentlich schon, hat so mehrere Zugänge gehabt, ist im Studium schon irgendwie über das Thema gestolpert, dachte aber auch eher, wären sozusagen andere Leute, die das bearbeiten müssten, und kam dann aber nach und nach irgendwie doch immer wieder darauf zurück, mit verschiedenen Leuten zusammen. Es wurde immer wieder Thema, und dann irgendwann dachte er sich, jetzt muss man eben doch mal was dazu machen, und hat dann letztes Jahr hier in Hamburg im Kampnagel den Zentralrat der Asozialen in Deutschland gegründet, zunächst eben in Hamburg und dann auch in Berlin, und das eben auch ein Projekt, was weitergehen soll. Genau, dann vielen Dank nochmal, dass ihr hier seid heute. Und genau, dann würde ich jetzt das Wort an euch übergeben, vielleicht erstmal an dich, für einen Input, der aufgrund der Zeit, die wir haben, am besten 10 Minuten nicht überschreiten sollte. Und genau. Ja, mein Name hat sie ja schon gesagt. Ja, ich bin beim Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute aktiv. Wir haben 2007 im März, also verschiedene Leute, uns auf einer Buchvorstellung getroffen. Unsere Freundin Anne Seeg aus dem Teilhabe e.V. Vom Erwerbslosenfrühstück in die Lunte in Neukölln war ganz aufgeregt und hat mit einem roten Buch geredet und da auf dem Titel stand sogenannt asozial, sogenannt minderwertig. Das war von Dietmar Sedlacek und anderen. Und die haben dann gefragt, warum bist du denn so aufgeregt? Na, das werdet ihr schon hören. Ich habe da drin gefunden, den Anteil der Institutionen, auch der Fürsorge, an der Deportation von Menschen in KZ, Todesanstalten und so weiter. Und das müsst ihr mal hören. Also es war alles schon vor diesem Hintergrund. Hartz IV war ein paar Jahre alt. Den Leuten ging es akut schlechter. Es bestand großer Orientierungsbedarf. Und ja, sie hat dann diese Buchvorstellung gemacht und einer war da, Lothar Eberhardt, der sich als gedenkpolitischer Basisarbeiter bezeichnet, der gesagt hat, ja, ja, und die sogenannten Asozialen, die sind überhaupt nicht anerkannt, die haben keine Rehabilitation bekommen und auch keine Entschädigung und da gibt es nur ein paar und da müssen wir was machen, weil Anfang des Jahres 2008 da würde sich ja dann im Januar die Wiederkehr der Aktion Arbeitsche Reich von 1938 nähern und aus diesem Anlass könnten wir doch ein Workshop-Wochenende gestalten. Ja, wir haben eigentlich noch ganz entspannt im Juni 2007 begonnen, dieses Wochenende zu planen und alle schon, wir waren 5 Leute, eine Frau noch aus dem SARA, aus der BAG der Psychiatrie Betroffenen, ein Wolfgang Lenk, der sich mit dem erschöpften Ich beschäftigt hat, der besagte Lothar, Diana und ich. Und alle kamen wir schon heftig vorbereitet und hatten alle derart viel auf dem Zettel, dass wir gemerkt haben, dieses Wochenende wird nicht ausreichen. Zumal auch Lothar schon losgestapft war und einen authentischen Ort gefunden hat, an dem man sofort natürlich eine Begehung machen musste und auch schon wusste, wo man eine Ausstellung zum Thema herkriegt, damals Bielefeld, Bank Wohnungslose. Und ja, wir waren dann, wollten auch, unser Anliegen war auch, das mit der Gegenwart zu verknüpfen und unsere Probleme mit dem Hartz IV darzustellen und die massive Verschlechterung der Lebenslage. Also war schon mal Januar, Februar, Anfang März bis Mitte März Veranstaltung. Wir haben dann am ersten Wochenende, an dem uns auch unter anderem Wolfgang Arias aus Kassel besucht hat, der dieses Thema aufgerissen hatte in seiner Dissertation, sogenannte Asoziale im Nationalsozialismus und Arbeitshaus Breitenau, da hat er so ein dickes Teil geschrieben. Viele andere noch, da liegt auch dieses rote Klappflyer, da ist zu sehen, was für Veranstaltungen wir hatten. Aber es kamen auch Leute, die wir überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatten, die wir gar nicht kannten. Und zwar Leute von der Initiative für einen Gedenkort in der Uckermark, die ja auch in Hamburg unter anderem aktiv sind, aber auch in vielen anderen deutschen Städten, die natürlich auch gefragt haben, ob sie sich vorstellen können einer Veranstaltung. Wir haben Christa Schikora mitgebracht, die derzeit in Flossenbürg Gedenkarbeit macht. Und so ging das immer weiter. Die Reihe dauerte bis 2. Juli 2008 und wir hatten 31 Veranstaltungen gemacht. Und ich habe das alles, also die Finanzanträge gestellt, die ganzen Abrechnungen gemacht und dachte, oh schwupp, und das jetzt war es jetzt. Ja, aber das hatte ich auch nur gedacht. Es geht dann weiter irgendwie. Weil dann kamen massiv Anfragen, ob wir dann als Arbeitskreis jetzt weitermachen würden. Also wir hatten es da nicht verständigt. Und dann kam die Idee, dass wir nochmal versuchen, Finanzierung für eine Reihe zu bekommen, um uns näher mit den Frauen, die als sogenannte Asoziale verfolgt wurden, zu beschäftigen. Und was damals Haftgründe waren für Konzentrationslager. Also wir waren alle, muss ich jetzt mal sagen, die sich vorher nicht weitergehend mit diesem Thema beschäftigt hatten, völlig entsetzt, was wir da zu hören bekamen. Denn nach unserem Dafürhalten aus der heutigen Zeit waren das recht banale Gründe, weshalb auch, also alle, kann man sagen, sogenannten Asozialen in KZ-Heime, Psychiatrien, Todesanstalten und so weiter gekommen waren. Das setzte sich jetzt sofort und ich will nicht zu jeder unserer Reihen was erzählen. Natürlich, das Jahr darauf haben wir uns mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und dann später auch nochmal mit der Frage der Fürsorge, der Rolle der Fürsorge in einer Veranstaltungsreihe. Dann hatten wir eine Veranstaltungsreihe, wo wir uns anhand von Fotografien uns mal geguckt haben, von der Weimarer Republik bis Faschismus. Wer waren denn diese sogenannten Arbeitslosen, sage ich auch immer, für mich ist das auch so ein Kampfbegriff. Und haben da nur Tätige gesehen und nur einen, der da ein Schläfchen auf der Bank hielt am helllichten Tag, im Prinzip, ne, so. Und ja, sind jetzt immer noch tätig. Inzwischen ist so, dass wir nicht mehr dieselben fünf sind, also drei sind immer noch da. Als erstes ist Dirk Stegemann zu uns gestoßen, der hatte 2008 oder 2009 den Zug der Erinnerung in Berlin mit organisiert. Und hat sich da recht schnell mit uns zurechtgefunden. Es ist ein Mensch hinzugekommen, der sich mit Sonderpädagogik beschäftigt hat und in diesem Rahmen seine Diplomarbeit zum Thema geschrieben hat, zu einem Unterthema, dem sogenannten Schwachsinn als angebliche Krankheit und angebliche medizinische Diagnose. Und 2013 war auch eine Frau am Telefon, von der ich auch schon mal gehört hatte, die sagt, hey, ich bin die Heike Spick, ich bin gerade hergezogen aus Köln und habe mich auch schon mit dem Thema beschäftigt und möchte jetzt bei euch mitmachen. Also Heike ist auch bei uns. Sie hat unter anderem diese Broschüre geschrieben zu den Ehrengräbern in Köln und kam zu uns, weil auch diese Menschen, die sie dort genauer darstellen konnten in ihrem Heftchen, auch als sogenannte Asoziale diffamiert worden waren. Im letzten Jahr haben wir Liane Lieske kennengelernt. Sie sitzt hier in der ersten Reihe. Sie schrieb uns an, weil sie ihre Großmutter auf einem Stolperstein entdeckt hatte, in einer diffamierenden Weise betitelt und hatte, kann ja später vielleicht in der Diskussion vorschlagen. Ja, da stand in Parenthesen Gewohnheitsverbrecherin drauf. Und da war sie jetzt nicht mit einverstanden und es kam dann auch heraus, dass in Hamburg und auch in anderen Städten wohl komischerweise, könnte man jetzt sagen, bei manchen Menschen nur der Name, Geburtsdatum und Todesdatum und Todesort draufsteht, aber bei anderen, so Berufsverbrecherin, Volksschädling und ähnliches. Und da muss man sich natürlich Gedanken, wie kommt denn das? Und das ist natürlich eine Frage, was ist aufgearbeitet, was ist bekannt und was nicht? Und was ist vielleicht in der Mehrheit der Köpfe zu diesen Menschen im NS, die verfolgt wurden, noch drin? Also unsere Arbeitsschwerpunkte, also ich selbst kam eher aus der Erwerbslosenbewegung, bin dort mit als 1992 mit aktiv, habe angefangen beim Erwerbslosenausschuss der HBV und später in unterschiedlichen Aktionsgruppen und zwar zuletzt bis 2012 in der Kampagne gegen Zwangsumzüge bundesweit aktiv. Welche Kampagne? Gegen Zwangsumzüge, also Berlin. Gab es auch ein paar Ableger noch in anderen Städten. Wir hatten ein Notruftelefon und da konnten Dienstag und Donnerstag Leute in Hartz IV jeweils 3 Stunden lang anrufen und nachfragen, was sie machen sollen, wenn sie Probleme mit dem Wohnen hatten. Ja, was machen wir als Arbeitskreis? Wir haben uns die ersten 3 Jahre sehr stark mit diesem Begriff auseinandergesetzt, was ist überhaupt asozial, und sind dann auch schnell auf die anderen Etiketten, wie ich schon gesagt hatte, Schwachsinn, Arbeitsscheu, Liederlichkeit, Verwahrlosung und sowas bekommen, was es ja heute auch in schöner Identität wieder und immer noch gibt, muss man sagen. Wir haben nebenbei immer mal Literaturrecherchen gemacht und jede und jeder von uns hat gelesen. Wir haben 2010 ein Gedenkortkonzept entwickelt und haben dort auch im Rahmen einer Film- und Lesereise mit einer Filmemacherin, die einen Film zum Thema gemacht hat, einen Aufruf zur Schaffung eines europäischen Ortes zum Erinnern und Nachdenken, kein Mensch ist asozial, gemacht. Und unser Ziel ist es, und da haben wir schon etwas vorangetrieben, mit dem wir auch nicht so einverstanden sind bisher, wir wollen gerne einen zentralen Gedenkort etablieren mit einem Dokumentationszentrum, der aber gleichzeitig auch als Forschungs- und Studienort in Frage kommen soll und eine Begegnungsstätte enthalten soll. So, es war so unsere riesengroße Vorstellung, und es gab auch diesen konkreten authentischen Ort, von dem ich sprach, dass die ehemaligen Arbeits- und Bewahrungshäuser in Rummelsburg. Es hat einen Gedenkortprozess gegeben von 2012 bis Anfang 2014. Also da kann ich eher kurz gefasst sagen, uns wurde das Thema von den Institutionen, sprich Referenten des Bürgermeisters von Berlin, zusammen mit dem Bürgermeister von Lichtenberg, der jetzt Stadtentwicklungssenator ist von Berlin, Andreas Geisel, schlichterdings aus der Hand genommen, um das Ding zu befrieden. Also anders kann man es nicht nennen. Und zügig wurde dort ein Gedenkort geschaffen, der sich darstellt als Gedenkort für sogenannte Asoziale im NS und sogenannte, also Verfolgte in der DDR. Also wurde voll diese Gleichsetzung da abgebildet. Und es war auch interessant im Rahmen dieser Sitzung, die wir da mitgemacht haben, dass diese inzwischen luxussanierte Anlage, diese Eigner der Häuser da nicht dafür gewesen sind, dass Zeichen an ihren Eigentumshäusern und auf ihrem Grund und Boden angebracht werden, sondern es durfte alles nur auf Plätzen dieser Anlage, die öffentliches Eigentum war, gemacht werden. Also das ist ein Ding für sich. Ja, wir machen jedes Jahr 5 Veranstaltungen und unsere Aktionen in Rummelsburg. Und wir haben Kooperationen mit Leuten aus Österreich, mit Leuten aus der Schweiz und mit Leuten aus Spanien, die schon sagen konnten, dass es bei ihnen eine solche Verfolgung während der NS-Zeit auch gegeben hat. Ja, das kommt erstmal dazu. Okay, vielen Dank. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Türkei Royal, ich bin der erste Sprecher des Zentralrats der Asozialen in Deutschland, der sich quasi vor in etwa genau einem Jahr gegründet hat in Hamburg auf Kampnagel, und dann ist es weitergegangen nach Berlin ins Studio des Maxim Gorki Theaters. Das ist auch ehrlich gesagt, also ich kann vielleicht auch was zur Methode des Zentralrats sagen, da, wie du ja eingangs gesagt hast, dass ich kein Historiker bin. Ich habe in der Schauspielschule studiert und bin auf die Opfergruppe aufmerksam geworden beim Besuchen von Gedenkstätten und Ausstellungen, und habe den, also ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin sozusagen, habe diesen schwarzen Winkel auf der Opfertabelle gesehen, weil ich sehr dubios fand, dass asozial dran stand, und dann im Verlauf der Ausstellung oder der Gedenkstätte darüber hinaus nichts mehr zu finden war. Das hat mich, hat mein Ehrgeiz sozusagen angestachelt, da mal nachzugucken, was wer damit eigentlich bezeichnet sein soll. Das habe ich sozusagen in meinem Studium irgendwie damit angefangen, habe aber immer gedacht, das musst du noch irgendwie, das kannst du nicht machen, du studierst Puppenspiel, das müssen Historiker machen. Und es gab aber irgendwann einen Punkt, wo ich dachte, vielleicht ist das aber von Vorteil, dass aus der Kunst zu kommen könnte, eventuellerweise auch ein Vorteil sein. Darüber ist schon viel gestritten worden. Sagen wir mal so. Und das führte sozusagen dazu, dass ich dachte, okay, ich würde ganz gern einen Zentralrat gründen, der analog wie die Zentralräte der Sinti und Roma und der Juden funktioniert und als Langzeitperformance. Das musste sozusagen erstmal kommuniziert werden, oder das hat sicherlich eine Weile gebraucht, bis das irgendwie auch verstanden wurde, dass das keine, dass dieses Projekt sozusagen nicht 4 Tage in Hamburg ist und 3 Tage in Berlin und dann war es das. Das ist eine Langzeitperformance. Also man könnte berichten, dass ich eigentlich die Hälfte der Woche nichts anderes mache als Büroarbeit für diesen Zentralrat. Und die Methode des Zentralrats ist, Pre-Enactment. Das bezieht sich auf Re-Enactment, was künstlerischen oder militärischen Bereich eigentlich eher gesagt eine Art ist, irgendwie Schlachten nachzustellen, also historische Ereignisse nachzustellen, ist auch so ein Militär-Event-Praxis sozusagen. Und der Zentralrat behauptet jetzt quasi, dass der Zentralrat selber ein Pre-Enactment ist und dass man nicht historische Ereignisse nachstellt, sondern dass man historische Ereignisse herstellt, also mit der Initiierung eines Zentralrats in die Realität eingreift. Das wäre sozusagen die künstlerische Methode, ist sozusagen Realitätsverdrängung. Ein Zentralrat, ich würde gar nicht sagen zu spielen, aber zu sein, und zwar sehr, sehr lange zu sein, bis es eine Beachtung, mindestens bis es eine Beachtung findet, der Bundesregierung, allen Opfern gegenüber. Darauf würde ich das anlegen, ehrlich gesagt. Genau, und wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht auf Kampnagel und auch im Gorki-Studio, also Diskussionsveranstaltungen haben wir gemacht. Wir hatten immer auch eine Suppenküche nach den Veranstaltungen, was auch ganz gut war, um sagen wir mal, zusammenzukommen, relativ niedrigschwellige Möglichkeit zu haben, zusammenzusitzen. Und es gibt Aktionen, die wir machen. Zum Beispiel gibt es die Aktion Schwebender Kaffee. Die gibt es auch, also die ist auch in Hamburg initiiert. Im, wie heißt das, Candy? Candy Shop. Im Candy Shop zum Beispiel. Das ist eine Aktion, die gibt es auch schon längere Zeit in Spanien und in Portugal zum Beispiel. Wir haben die im Prinzip nicht erfunden, aber ich finde auch nicht, dass es um Originalität bei so einem Thema irgendwie geht. Der schwebende Kaffee ist sozusagen eine Möglichkeit, entweder im Kaffee oder ein anderes Getränk oder ein Essen im Kaffee mitzukaufen, quasi zu hinterlegen, das nicht zu benutzen oder das nicht zu konsumieren, und jemand anders kann das auslösen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen, weil es an der Wand steht, dass es noch was gibt, beziehungsweise man selber könnte genauso auch in der Situation sein, ein Getränk oder ein Essen auszulösen, ohne sich zu rechtfertigen. Das ist quasi der Versuch, einer Entsolidarisierung auch im öffentlichen Raum irgendwie entgegenzuwirken und Orte zu schaffen, an denen man zusammen sein kann, sich eventuellerweise sogar unterhalten kann, aber auch nicht unbedingt muss. Oder also nicht unbedingt was zu seinem Hintergrund irgendwie erzählen muss. Das ist eine Aktion, die wir machen. Eine andere Aktion ist die Aktion Unmöglicher Ort. Da gibt es auch Aufkleber, die liegen dort auf dem Tisch. Das ist eine Aktion, die ist dazu da, die bezieht sich sozusagen auch auf die Gegenwart. Das sind jetzt beides irgendwie erstmal Gegenwartsaktionen. Orte, wo jetzt gerade Ausgrenzung stattfindet, wo Leute aus dem Stadtbild vertrieben werden, weil Räume privatisiert werden oder weil zum Beispiel pfandsammelnden Leuten der Lebensunterhalt verbaut wird, indem man nicht mehr in Mülleimer reingreifen kann zum Beispiel, oder es Einrichtungen gibt an Zum Beispiel in der Mönckebergstraße heißt sie in Hamburg, es gibt sehr viele Einrichtungen vor Kaufhäusern und auf Bänken, die quasi natürlich dafür gemacht sind, dass sich dort keine Leute aufhalten können, übernachten können und so weiter und so fort. An diese Orte kann man diese Zinken hinkleben, um diese Orte überhaupt sichtbar zu machen als Orte der gegenwärtigen Ausgrenzung. Ihr könnt da gerne Aufkleber mitnehmen und fleißig rumsabotieren. Und eine andere Aktion, die wir machen, heißt, also das ist, wir pflanzen schwarzen Dreiecksklee. Das ist sozusagen, also ohne das jetzt kontern zu wollen, also es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, irgendwie auf das, also ein Gedenken zu schaffen für eine Opfergruppe, die kaum bekannt oder wenig beachtet ist. Und unsere Idee ist sozusagen, aber das kann man, also ich würde das ergänzend sehen, mit dem Zentralrat, der nomadischer Zentralrat ist, rumzureisen und Orte der historischen Ausgrenzung, also zwischen 33 und 45, wo Nazis Leute als sogenannte Asoziale stigmatisiert und verfolgt haben, dort wollen wir Kleebeete pflanzen, schwarzen Dreiecksklee. Das hat den Vorteil, sage ich mal, dass es nicht einen Tag im Jahr gibt, wo man sich eventuellerweise, wobei das klingt ja, was ihr macht, klingt ja, so was ihr vorhabt, klingt ja nicht nach, nach einer einmal im Jahr Veranstaltung. Das hat dann auch wieder meine Sympathien natürlich. Genau, und der Klee nimmt einen sozusagen in die Pflicht, der muss halt gepflegt werden. Also der ist einfach, man muss vorbeigehen und den gießen. Und das halte ich ehrlich gesagt für ziemlich vorteilhaft an der Stelle, auch wenn das unbequem sein mag, weil man sich botanisch bedienen muss irgendwie. Aber man muss halt öfter hingehen, man muss organisieren, dass diese Kleebeete am Laufen gehalten werden, beziehungsweise die winterfest machen, und man könnte sie sozusagen immer zu den Tagen der Befreiung, könnte man die nach dem Winter wieder ins Leben rufen. So, darüber hinaus wollen wir eigentlich mindestens in den Städten, wo wir waren, Seilschaften initiieren, und das haben wir in Hamburg und in Berlin auch angestoßen. Falls ihr Lust habt, an unseren Seilschaftstreffen in Hamburg teilzunehmen, oder wir überlegen, wie wir uns zusammentun können, wir können uns auch gerne zusammenlegen. Also es gibt sozusagen auch von unserer Seite aus, gibt es ein paar Leute in Hamburg, die Interesse haben. Vielleicht geht es überhaupt auch darum, Kräfte zu bündeln und Leute, die zu dem Thema arbeiten, irgendwie zusammenzukriegen, um 71 Jahre nach der Befreiung irgendwie dann nochmal Druck zu machen und zu gucken, wo man gemeinsame Ziele hat oder was die gemeinsamen Ziele wem gegenüber, zum Beispiel der Bundesregierung gegenüber sind. Genau. Dann haben wir natürlich ein Interesse daran, für den Begriff asozial zu sensibilisieren, der ja schon sehr doll im Alltagsvokabular als Beschimpfung auch immer noch auftaucht. Das ist sozusagen ein Effekt, den wir uns irgendwie auch mit unserer Informationsarbeit versprechen. Genau, das habe ich gesagt, dass wir die Bundesregierung gerne in die Pflicht nehmen wollen, sich allen Opfern des Nationalsozialismus gegenüber zu bekennen. Darüber hinaus würden wir gerne dafür sorgen, dass die Bundes- und Kulturministerien aller Länder die Opfergruppe der sogenannten Asozialen in ihre Geschichts- und Schulbücher mit reinnehmen, aber also unter der Prämisse, dass sie dort ressentimentfrei erwähnt werden. Daran liegt mir persönlich auch sehr viel. Ein weiteres Ding ist, dass wir mit Angehörigen und wenigen Überlebenden, die es noch gibt, zusammenarbeiten, um ein Archiv der Selbstzeugnisse aufzubauen, weil das Problem ist ja bei, noch dazu muss man sagen, bei dieser Opfergruppe, dass die Fremdzuweisung, asozial zu sein, keine Art der Identifikation irgendwie nach sich ziehen kann, und man kennt außer Überlebende oder Angehörige kommen zu Wort, gibt es einfach keine Möglichkeit, irgendwie diese Täter, diese Täterin-Perspektive zu überschreiten. Also das wäre sozusagen auch eine Aktion, an der wir gerne arbeiten wollen. Aber das ist auch kein, also das hat kein, ich muss mal so dazu sagen, das gibt es keinen Exklusivitätsanspruch. Wir müssen das nicht alleine machen. Wir können das gerne irgendwie zusammen machen oder uns auf Arbeitsgruppen bilden oder uns reinteilen oder ja, genau. Was wir gerade, woran wir gerade auch arbeiten, ist an einer Anthologie, können ja auch nicht genug Bücher dazu ausgegeben werden, zu Kontinuitäten und Brüchen der Verfolgung marginalisierter und stigmatisierter. Ja, das ist im Prinzip das, was wir machen und ja, wir legen es eigentlich auf Zusammenarbeit an. Ja, vielen Dank nochmal für die Vorstellung von euren Gruppen und den so eine Vorstellung von was, womit ihr euch beschäftigt, was ihr fordert, was eure Fragestellungen sind. Es ging ja gerade im Schluss jetzt schon sehr in so, was können wir noch machen, was sind sozusagen Strategien der Sichtbarmachung. Da würde ich nachher auch total gerne nochmal drauf zurückkommen. Erstmal würde ich aber nochmal so einen Schritt zurück machen und sozusagen, es wurde ja jetzt sehr oft schon erwähnt, okay, das ist irgendwie eine vergessene Opfergruppe, die ist irgendwie nicht sichtbar, es gab keine Anerkennung. Ich würde nochmal euch fragen, was ihr denkt, woran es denn lag, dass sozusagen eine öffentliche Debatte darum so lange ausblieb, woran es lag, dass eben diese verfolgten Gruppe nicht seitens der Bundesregierung anerkannt wurde und so weiter. Habt ihr Ideen, Vorstellungen, Analysen, wieso das so lange überhaupt gar nicht passiert ist? Die Flasche. Ja, also wir haben uns auch überlegt, nach 3 Jahren ungefähr, wie ist denn dieses Bundesentschädigungsgesetz entstanden? Wieso gab es für die einen, die in Konzentrationslagern waren, Entschädigung? Wieso gab es da zum Beispiel für Zwangssterilisierte nicht? Also das war so der Ausgangspunkt. Und haben dann eine Frau kennengelernt, Susanne Dötz, die ist Medizinhistorikerin und hat an der Charité geforscht und hat anlässlich ihrer Dissertation ein Buch herausgebracht, das da heißt Alltag und Praxis der Zwangssterilisation, die Berliner Universitätsfrauenklinik unter Walter Stöcker 1942 bis 1944. Und sie hat ganz hinten im Buch, das habe ich dann zur ersten Lesung zugeben, weil mich die Frage so interessierte, gesagt, was da eigentlich passiert ist. Und zwar bildete sich gleich im Mai 1945 auf Initiative einer Gruppe ehemaliger KZ-Häftlinge um den Kommunisten und neu ernannten Stadtrat für Soziales Ottmar Geschke der Berliner Hauptausschuss Opfer des Faschismus. Dessen Ziel war die individuelle Wiedergutmachung für NS-Verfolgte. Der Ausschuss hat sich aus Mitgliedern verschiedener politischer Strömungen zusammengesetzt, die alle im deutschen Faschismus verfolgt worden waren. Neben diesem ehrenamtlichen Gremium hat auch ein Hauptamt für Arbeit und Soziales in einer Wohlfahrtsstelle existiert, das hauptsächlich für die sozialen Belange ehemaliger NS-Verfolgter zuständig war. Auch diese institutionelle Anlaufstelle wurde Hauptausschuss für die Opfer des Faschismus bezeichnet. Die Schlüsselposition hatte damals Ottmar Geschke als Stadtrat für Sozialen, der auch beiden vorgestanden hat. Und die Frage war natürlich, wer hat als Opfer des Faschismus zu gelten und wer nicht. Und das war wohl von Anfang an sehr umstritten. Und zunächst wurden hierzu nur ausschließlich die politisch Verfolgten gezielt. Und was ich auch nicht wusste, ist der nächste Satz. Erst auf Druck der amerikanischen Militärverwaltung wurden auch aus rassischen Gründen Verfolgte in den Kreis der Opfer des Faschismus mit aufgenommen. Dies hatte die Berufung des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Julius Meyer in den Hauptausschuss und seine Ernennung zum Leiter der neu gebildeten Abteilung sogenannte Nürnberger Gesetze zur Folge. Geschlossen blieben aber weiterhin ZwangsarbeiterInnen, die Angehörigen der im Rahmen der sogenannten Euthanasie ermordeten, zwangssterilisierte Homosexuelle und die von den Nationalsozialisten als asoziale und kriminelle bezeichneten Menschen. Um diese Frage zu klären, hat sich der Hauptausschuss der Opfer des Faschismus im Jahr 1946 exemplarisch mit der Frage der Anerkennung sterilisierter Menschen beschäftigt. Dafür war der Chemiker Robert Havemann zuständig, ehemaliges Mitglied der Widerstandsgruppe Europäische Union. Und der hat bereits für eine strenge Unterscheidung zwischen den Fällen plädiert, die aus gesundheitlichen und sozialen Rücksichten sterilisiert worden sind und denjenigen, die aus politischen Gründen sterilisiert worden seien. Die Ausschussmitglieder haben sich damals darauf geeinigt, eine medizinische und eine juristische Stellungnahme zu diesem exemplarischen Themenkreis einzuholen, die in ihrer Folge auch Bedeutung bis heute hat und auch die Frage beantwortet, warum sogenannte asoziale und sogenannte Kriminelle und andere von der Anerkennung als Opfer des Faschismus, von der politischen Rehabilitation und von Entschädigung weitestgehend ausgeschlossen bleiben und blieben. Denn das medizinische Kurzgutachten wurde von Karl Bonhoeffer erstellt. Er wies darauf hin, dass das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nichts mit den Nürnberger Gesetzen zu tun habe. Ich sage hierzu, kleiner Exkurs, muss man wissen, dass Karl Bonhoeffer ein Gutachter am Erbgesundheitsgericht gewesen ist, der unter anderem nach seinen Gutachten 54 Personen waren es, glaube ich. Vielleicht weiß einer genauer hier aus der Reihe. Keiner meldet sich. Also, das bei 54 Personen zur Zwangssterilisierung geführt hatte. Klammer zu. So sollen tatsächlich Unfruchtbarmachungen in Bezugnahme auf die Nürnberger Gesetze erfolgt sein, würde dies die Anerkennung als Opfer des Faschismus rechtfertigen, aus bei politischen Gründen. Sterilisationen infolge eines sogenannten ordentlichen Erbgesundheitsverfahrens stellten für ihn keinen Anerkennungsgrund dar. So, dann gab es aber noch ein juristisches Gutachten und das finde ich eigentlich sehr interessant. Dieses kam aus der Rechtsabteilung des Magistrats der Stadt Berlin und kam zu einem ganz anderen Schluss. Sie haben geschrieben, die Frage, ob Sterilisierte, insbesondere solche aufgrund der Nürnberger Gesetze, als Opfer des Faschismus anzusehen sind, ist weniger eine juristische als mehr eine politische Frage des Ermessens. Ist man der Ansicht, dass der Eingriff, was ja unzweifelhaft sein dürfte, eine schwere körperliche und seelische Schädigung aus politischen Gründen darstellt, die zugleich eine gewisse Diffamierung bedeutet, so wird man nicht anders können, als die Betroffenen, alle Betroffenen als Opfer des Faschismus anzusehen. So, dann ist natürlich dem eine weitere Diskussion gefolgt, was wiederum, also es im Einzelnen nochmal diese Aspekte aufgenommen hat. Aber schlussendlich erfolgte es dann so, dass die Betroffenen, die aus sozialen und gesundheitlichen Gründen verfolgt worden sind, auf eine Empfehlung von Kai Radatz hin, der besonderen Fürsorge zu überweisen seien, also auch bei Wohlfahrtsverbänden. Aus dieser grundlegenden Diskussion ist damals dieses Bundesentschädigungsgesetz erstanden, was zur Folge hatte, dass diese vormals von mir auch genannten Personenkreise bis heute ausgeschlossen worden sind. Also das, denke ich mir, ist ein Aspekt. Aber es gibt natürlich da auch Aspekte, die also weit dem Faschismus vorausgehen. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, hat es immer rassistische Erscheinungen nicht nur gegen sogenannte Fremde, sei es jetzt Fremde in Anführungsstrichen, Menschen mit anderer Religion, Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen anderer Herkunft, Menschen mit anderer Lebensweise gegeben und so weiter, ließe sich nun fortsetzen, sondern es hat auch immer einen Rassismus nach innen oder Sozialrassismus, kann man sagen, gegen Menschen gegeben, die aus den verschiedensten Gründen nicht an der Arbeit oder an der Erwerbsarbeit teilnehmen können. Also ich habe eine Vorlesungsreihe gemacht in Berlin und habe das zurückverfolgt bis zum Jahr 1120. Also da gibt es bereits dieses damals noch in den frühen Kapitalismusformen und dann 1535 kann man sagen, gab es immer die Bezeichnung, geben wollen wir nur den wahren Armen und nicht den falschen Bettlern. Und unter falsche Bettler waren immer die sogenannten Fremden oder das sogenannte fahrende Volk oder so anzusehen. Also es hat eine weitere historische Entwicklung, dieser Rassismus, der gegen sogenannte Fremde und gegen sogenannte eigene Leute. Sehr schön beschäftigen sich die Detlef Peukert in seinem Buch und auch Gisela Bock in ihrem Buch natürlich genauer mit diesen Fragestellungen, die den NS umfassen. Und ich denke mal auch heutzutage, also brauchen wir nicht weit gucken, ich sage nur Pegida, AfD und was wir so hier kennen, also widmen sich auch diesen Fragestellungen und nehmen die ganz genauso auf. Und man findet das auch über die Jahre hinweg im Alltagsbewusstsein. Und es ist auch klar, dass sich über Jahre hinweg, also bis 1969, gab es zum Beispiel in der Bundesrepublik im Strafgesetzbuch die Möglichkeit, Leute in Arbeitshaus zu bringen. Die letzten sind 1974, haben die Arbeitshäuser verlassen. Und es gab auch in Bundessozialhilfegesetz und Arbeitsfördergesetzen immer Restriktionen gegen Arbeitslose, gegen sogenannte Arbeitslose, wo im Hinterkopf eigentlich auch diese Figur des Arbeitsscheuen existiert hat, was ideologisch auch immer mal wieder in Stellung gebracht wird, vor Hartz IV von Wolfgang Clement, diese Bezeichnung Sozialschmarotzer, die ihr sicher alle kennt. Das, denke ich mal, sind Gründe, die auch natürlich die Bundesregierung nutzt, um diese Frage gar nicht neu aufzugreifen. Wir haben als Arbeitskreis im Jahr 2008 zu dem Thema eine kleine Anfrage in Gang gebracht über das Bundestagsbüro von Ulla Jelbke. Und man kann sagen, dass zu dieser Fragestellung in dem ersten Ausdruck, den es da immer gibt, der mir zugeschickt wurde, eigentlich stand, dass die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf in der Frage der Rehabilitierung sieht. Soll ich jetzt auch gleich was sagen, was Sie zu den Entschädigungen hier geschrieben haben? Dann also, die Antwort. Ja. Die haben auch geschrieben, nach den Richtlinien der Bundesregierung über Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes, sogenannte AKG-Härterichtlinien, erhielten 163 sogenannte asoziale einmalige Beihilfen in Höhe von je 2.556,46 €. 17 sogenannte Arbeitsvertragsverweigerer einmalige Beihilfen in Höhe von ebenfalls 2.556,46 €. 24 sogenannte Arbeitsscheue einmalige Beihilfen in eben derselben Höhe und ein sogenannter Landstreicher, das war Bruno Schleinstein, einmalige Beihilfe zum selben Betrag. Also das waren alle und darunter waren auf jeden Fall ein paar, die sich also von Anfang an dagegen gewehrt haben oder im Laufe des Lebens einfach politisch aktiv geworden sind, wie zum Beispiel Elvira Mantai aus Lübeck oder Ilse Heinrich, die heute in Berlin ist und auch noch lebt. So, jetzt genug. Ich mache nur ganz kurz eine Ergänzung. Also weil die Frage war, woran das liegt, ne, dass bis jetzt keine Entschädigung umfassend getroffen wurde, keine Besprechung der Opfergruppe. Und das hat, glaube ich, zum einen, also für meine Begriffe, damit zu tun, dass die Aufspaltung dieser Opfergruppen beibehalten worden ist und damit irgendwie auch der Heterogenität von Verfolgung irgendwie wenig entsprochen werden konnte. Und dann kommt dazu, dass ich das natürlich irgendwie relativ zynisch finde, Opfern, die unmissverständlich Opfer politischer Verfolgung geworden sind, die nochmal aufzuteilen, zu sagen, das sind Opfer politischer Verfolgung, das sind nicht Opfer politischer Verfolgung. Das ist natürlich grundsätzlich ein Problem, find ich, weil alle Opfer des Nationalsozialismus Opfer politischer Verfolgung waren. Und ich glaube, was natürlich auch ein Problem ist, ist für die Nachfolgestaaten ist natürlich immer eine Frage von Repräsentationspolitik. Also wer sitzt dann auf welchen Posten und wie viele Leute sind dort vertreten, die eventuellerweise als Minderheiten und so weiter und so fort besprochen werden. Also das ist halt die Frage irgendwie. Das finde ich nämlich schon irgendwie auffällig oder eklatant, wenn es darum geht, irgendwie vor wem sich entschuldigt werden muss. Und da hat Deutschland ja eigentlich einiges zu tun, gibt es auch noch für Kolonialgeschichte auch noch einiges zu tun. Und dann steht sozusagen in dieser Entschädigungspolitik, ist quasi wieder eingeschrieben, wer deutsch ist und wer nicht deutsch ist und wer nicht dazu gehört und wer nicht zur Gemeinschaft gehört und wer hier wieder nicht nützlich war und wer da wieder nicht das war. Und das zieht sich ja irgendwie in dem Sinne so fort, dass quasi mit der Vergabe der Posten der Leuten in repräsentativen Aufgaben auch da wahrscheinlich wieder nicht schnell was gemacht werden kann, weil die Vertreterinnen eventuellerweise auch ein Rassismusproblem haben oder wenig sozusagen über ihren Status irgendwie auch Bescheid wissen. Würde ich denken. Da würde ich nochmal anschließen wollen. Also es wurde jetzt deutlich, dass nur sehr, sehr wenige tatsächlich dann einmalige Entschädigungszahlungen bekommen haben. Und du hast auch schon gesagt, ein paar davon waren dann auch politisch aktiv. Du hast gesagt, es ist auch immer eine Frage von Repräsentanz, wer sozusagen dann anerkannt wird, wer nicht und so weiter. Habt ihr den Eindruck, dass es sozusagen für die Gruppe der als asozial Verfolgten dann nochmal besondere Schwierigkeiten gab, weil sozusagen ja auch bei den anderen Opfergruppen haben sich ja dann Organisationen gegründet, wie die VVN oder auch eben andere Überlebendenverbände, die ja auch erst für Gedenken kämpfen mussten, die ja auch um diese sogenannte Wiedergutmachung kämpfen mussten. Habt ihr Ideen oder Einschätzungen, ob es da für die Leute, die eben unter diese Kategorie der asozialen sogenannten vielen besondere Schwierigkeiten oder nochmal besondere Hürden gab, eben auch in so einen politischen Kampf zu treten? Darf ich kurz? Ja. Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Weil zum einen ist das halt irgendwie eine Opfergruppe, die sehr viel mehr noch, also sehr viel mehr verhältnismäßig mehr mit Scham zu tun hat, eben wegen dieser Fremdzuweisung asozial zu sein. Das ist, glaube ich, eine Last, über die ich mir selber überhaupt keine Vorstellung machen kann, was das bedeutet, auch quasi vor anderen Opfergruppen, mit denen man schon in einer Hackordnung irgendwie der Verfolgung Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht hat, nach der Befreiung irgendwie sich auch nochmal quasi, also diese Ungerechtigkeit, die an einem persönlich verübt worden ist, dafür nochmal Gerechtigkeit einzufordern, ist, glaube ich, dass es eine ungleich größere Hürde ist, dieser Opfergruppe gegenüber. Ähnlich wie der Berufsverbrecher und der Kriminellen, die im Prinzip ja auch erstmal darauf warten müssten, dass die Urteile, die Nationalsozialisten gefällt haben, nach der Abschaffung des Rechtsstaats, dass die ungültig erklärt werden und eine Grundlage haben, auf derer sie sozusagen irgendwie auch Gehör finden könnten. Das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großes Problem dieser beiden Opfergruppen. Und dazu kommt, dass, wenn es zum Beispiel um prekäre Lebensweisen geht, dass die Möglichkeit der Zeugnis, der Selbstzeugnisanfertigung und der Konservierung sozusagen von Selbstauskünften, dass das auf einer ökonomischen Ebene einfach viel, viel schwerer ist als keine Lobby zu haben. Das ist, glaube ich, ein enormes Problem, eventuellerweise auch nicht die Finanzkraft zu haben, irgendwie auszuwandern und erst recht nicht irgendwie in anderen Ländern irgendwie Asyl zu finden als asozial Verfolgte. Ich glaube, das ist ein tierisches Problem für diese Opfergruppe. Das macht, glaube ich, bis jetzt auch das so schwer, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Opfergruppe sich dann selbst mit diesem Vorwurf, asozial zu sein, wie die sich selbst dazu positioniert hat. Ja, ein Aspekt ist vielleicht auch, dass bei dieser ganzen Frage sogenannter Asozialität in dieser kapitalistischen Gesellschaft, ich sage gleich, ich komme aus einer anderen Gesellschaft, deshalb sehe ich es immer ein bisschen ganz anders, auch andere Verhältnisse hier, dass hier immer gesagt wird, jeder ist seines Glückes Schmied, und in Umkehrung dessen, dass gesagt wird, die angebliche Schuld, was das auch immer sein soll, liegt bei den Leuten, also bei den sogenannten Asozialen, in diesem Fall selbst in ihnen begründet. Das wurde von den eugenischen Kräften weitergefasst, die gemeint haben, diese Anlage dazu zur sogenannten Asozialität oder auch sogenannten Kriminalität würde genetisch vererbt werden. Da gab es auch im Jahr 1990, nachdem Edelgard Bulmahn Forschungsministerin der SPD antrat, ein Projekt dazu, was genetisch erforschen sollte, die Weitergabe des Gens der Asozialität. Ich habe damals im Bundestag gearbeitet, habe das in einer Drucksache gefunden, dachte, hier geht's ab, das Trinkergen wurde gesucht und so weiter und so fort. Also sie suchen das in den Menschen. Und diese moralische Frage der Schuld, der Selbstschuld, steht eigentlich völlig dem gegenüber, was ich als politische Verantwortung des Gemeinwesens bezeichnen würde. Und da sind wir ja nun in der Bundesrepublik Deutschland derart, ja, der sehen wir, dass sie die Rechtsnachfolge des damaligen Hitler-Regimes angetreten hat. Die hätte sie nicht antreten müssen, sage ich mal so. Die Folge war, dass viele Personen, wie Sie und ihr wahrscheinlich auch wissen, in den Institutionen geblieben sind, nicht nur im juristischen Bereich, sondern in den Arbeitsämtern. Also es ist vorgekommen, dass Leute aus den KZ zu Arbeitsämtern gingen und dort die Personen wiedergefunden haben, die sie als Reichsanstalt für Arbeit in die KZ gebracht haben. Also diese personellen Kontinuitäten sind ja auch bis Mitte der 80er Jahre ungefähr erhalten geblieben. Deshalb hat in dieser Zeit kein politisches Interesse von niemand bestanden, sich damit auch genauer zu beschäftigen. Und es muss ja gerechterweise auch gesagt werden, dass es immer wieder auch, was die anderen Opfergruppen betroffen hat, also einer riesigen Arbeit bedurft hat, um überhaupt Entschädigung für andere sogenannte Opfergruppen überhaupt zu erhalten. Also es hat sich ja nicht, ist ja nicht vom Himmel gefallen, es hat einen großen gesellschaftlichen Aufbegehrens bedurft. Ein weiterer Punkt hier ist vielleicht, dass es kaum Forschung zum Thema gab. Es gab einige Forschungen, die hauptsächlich aus ehrenamtlicher Richtung kamen, auch von Projektegruppe Hamburg und Christiane Rothmaler hier in Hamburg. Und wenige andere, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Aber die erste Forschungsstelle zum Thema gab es erst ab 1992 mit Wolfgang Arias. Wenn wir jetzt gucken, gibt es auch nicht viel. Da gibt es eine Arbeit von Julia Hörath, zu den sogenannten Berufsverbrechern, eine weitere Robert Sommer. Jetzt, ja, von Robert Sommer, sechs Zwangsarbeit in KZ-Bordellen. Und dann noch eine weitere zu Berufsverbrechern von deiner Namensvetterin Dagmar Lieske, die in Bielefeld sitzt, in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Also es gibt nicht viel, was wirklich gefördert wird. Und um dieser, also es gibt auch keine konkreten Zahlen, das habe ich letztens auch abgefragt im Bundestag. Wolfgang Ayers hat damals in seinen Forschungen bis Mitte der 90er Jahre von bis zu 70.000 Personen gesprochen, die als sogenannte asoziale stigmatisiert gewesen sind. Das hat aber nur die Personen betroffen in Konzentrationslagern. Ulla Jelps Büro hat jetzt nochmal nachgefragt, da sind sie, was Konzentrationslager betrifft, gerade mal auf insgesamt 34.000 gekommen. Und da waren die sogenannten Kriminellen bereits mit inbegriffen. Das heißt, die haben gar nicht in die bestehende Forschung und die Aufarbeitung reingeguckt. Und es ist völlig ausgeblendet in dieser Zahlengeschichte auch, dass es natürlich in Heimen, in Psychiatrien, Kinderheimen und so weiter und so fort und Todesanstalten und vielen anderen stationären Einrichtungen, nennt man die ja heute, Menschen gegeben hat, die von Baby ab mit dem Stigma asozial stigmatisiert worden waren. Das alles muss überhaupt erstmal erforscht werden und es gibt auch regionale Ansatzpunkte, wie die von mir schon bezeichneten Arbeitshäuser, überall in der Bundesrepublik Deutschland, zu denen es Möglichkeiten geben würde. Es gibt Bestände der Kriminalpolizei so bis in die Stadtbezirke runter, in dem man gucken könnte, wer dort als sogenannter Asozialer ein Verfahren gekriegt hat. Die haben ein Strafverfahren gekriegt, außer in Berlin, aber sonst bundesweit dürften die alle drin sein. Und medizinische Bestände, Krankenakten, wo sie zu finden sind oder auch in kleineren Lagern. Aber es bedarf vieler Leute, also ich sag mal vieler Ehrenamtlicher, die regional einfach aktiv werden müssten, um da ihre Forschung anzustoßen. Das ist ja immer so, die Ehrenamtlichen beginnen und irgendwann greifen Institutionen auf. Aber ich denke auch, ein Punkt ist noch, den hast du schon angesprochen, dieses Asozial ist natürlich auch ein Feindbild. Und die eine Sache ist natürlich, dass man sagt, in der VVN, BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, können alle, die unter den Faschismus verfolgt worden sind, eintreten und haben eine gemeinsame Organisation. Die andere Seite ist aber, und wie es mit denjenigen, die keine Rehabilitation genossen haben und Entschädigung erhalten haben, auch innerhalb dieser Organisation aussieht. Und da ist meine Erfahrung inzwischen, dass auch innerhalb dieser Vereinigung A, das Wissen gering ist und B, das politische Interesse gering ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil Christen, Sozialisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und diese ganzen anderen politischen Strömungen einfach damals und bis heute auch der Meinung sind, dass es Asoziale gab. Also was heißt, die haben sich eben nicht mit dem Gehalt, mit dem Wahrheits- und Gehalt dieses Stigmas und der Verfolgung spezifischer Personen auseinandergesetzt. Ist aber schon besser geworden. Ja, kann sein, weiß nicht. Ich habe zumindest in einer Tagung im November 2013 erleben dürfen, dass die von mir bezeichneten Damen, also diese Dagmar Lieske zum Beispiel, gesagt hat, komisch. Alle diese Berufsverbrecher, mit denen ich mich da beschäftigt habe, naja, also die waren ja gar keine, sagte sie irgendwann. Ich sage, ach, habe ich gesagt. Ne? Ja, dann hat sie irgendwie rausgefunden. Ja, im Näheren waren es Leute, die in ihrem sozialen Zusammenhang gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, oder die bezichtigt worden oder die diffamiert worden sind, obwohl gar nichts passiert war, aber es von anderer Seite ein Verfolgungsinteresse gab, aus Konkurrenz in allem Möglichen. Das ist nochmal ein extra Thema. Ihr habt ja jetzt sowohl personelle Kontinuitäten auch als Grund genannt, was mit Sicherheit ganz wichtig ist und was ja auch eben auch für alle Überlebenden gilt, dass sie bei diesem Ganzen, also dass sie in Ämtern, in allen Institutionen, im Gericht und aber eben auch beispielsweise bei dem Abgeben der Anträge auf Entschädigung oftmals Leuten gegenüber saßen, die Nazis waren und sozusagen die zuvor beispielsweise auch ihre Deportation unterschrieben hatten oder so. Als weiteren Punkt habt ihr ideologische Kontinuitäten sozusagen genannt, also auch weiterhin das Problem mit Scham konfrontiert zu sein, weiterhin mit diesem Feindbild konfrontiert zu sein, sozusagen ein Nicht-in-Frage-Stellen von dieser Kategorie asozial. Und sozusagen da würde ich nochmal gerne nachhaken auf dieses Verhältnis von sozusagen historischer Verfolgung und Ermordung im Nationalsozialismus, fehlender öffentlicher Debatte darum und sozusagen heutigen Ausprägungen des Ressentiments oder heutiger Stigmatisierung von Menschen mit diesem Label. Und würde da so eben zum einen fragen wollen, ob das zusammenhängt, also ist sozusagen so eine Stigmatisierung in der Form, Verfolgung in der Form von Marginalisierten auch deshalb heute noch so da, weil es eben nie eine öffentliche Debatte gab, weil sozusagen es nach dem NS nie hinterfragt wurde, nie negiert wurde, dass es Asoziale gibt, eben auch nie eine Anerkennung als NS-Opfergruppe gab, dementsprechend auch sozusagen auch nie so eine Tabuisierung in irgendeiner Form stattgefunden hat, sozusagen Asoziale als Asoziale zu beschimpfen, sozusagen sich vorzustellen, wer denn so alles asozial sei und so diese Bilder sehr ungebrochen fortwirken konnten. Und sozusagen zum anderen, inwiefern man das beides zusammen thematisieren kann, zusammen thematisieren muss. Ist das tatsächlich eine ungebrochene Kontinuität? Was gibt es da doch für Brüche? Ist es eine Relativierung von der Verfolgung und eben Ermordung, auch im Nationalsozialismus, wenn man das in eine Reihe stellt mit, keine Ahnung, jetzt Hartz IV, strukturelle Ausgrenzung. Wie ist da sozusagen dieses Verhältnis? Achso, ich? Ja, klar. Oh, schade. Also. Ja, ich hätte noch gar nicht so schnell denken können. Ja, ich denke mal, ich würde es erstmal so sagen, diese Stigmatisierung als asozial höre ich eigentlich in Berlin selten. Ich erlebe seit 2005 mit dem Hartz IV eine massive Belastung von größeren Teilen der Bevölkerung, die in dieses Sozialgesetzbuch 2 und auch dann in den Sozialgesetzbuch 12 Rahmen hineingeraten und eine massive Belastung nicht nur finanziell, sondern auch eine Unterdrucksetzung von Ämtern und Behörden, unter anderem den Jugendämtern, die doch sehr genaues Augenmerk auf die Kinder dieser armen Menschen legen und aus den fadenscheinigsten Gründen, in Obhutnahmen beantragen oder aber auch aus Gründen, die nach Meinung von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen erforderlich sind, Menschen unter gesetzliche Betreuung bringen. Also das ist massiv vorangeschritten, alle beide Prozesse. Und ich sehe in dem Rahmen auch, dass viele Leute, weil sie aufgrund dieser finanziellen Belastung mitunter die Miete nicht mehr zahlen können oder Strom- und Heizkosten nicht mehr aufbringen können und irgendwann mal die Kraft nicht mehr dazu haben, in ambulante Unterbringung, das heißt betreutes Einzelwohnen, im Apartment wohnen bei Trägern gebracht werden und ein Teil davon aus diesen für sie natürlich körperlichen und psychischen Belastungssituationen durch die Armut auch in Psychiatrien landet und dann teilweise wieder im ambulanten Einzelwohnen. Aber ein Teil dieser Leute, also ich sage, ich weiß es auch so gut, weil seit 2 Jahren merkwürdigerweise mein größter Umfang meines Freundeskreises aus Menschen aus der sozialen Arbeit besteht, weiß ich auch nicht, wie ich dazu komme. Und die mir natürlich erzählen, was auf Arbeit los ist bei ihnen und dann sagen, ja, wir haben immer wieder einige, da geht es dann nicht, also nicht, dass wir sowieso diesen Menschen keine Perspektive und keine Alternative für ihr Leben bieten können, was sowohl Junge unter 25 betrifft, als auch Leute ab 50 aufwärts, über 60 und so fort. Nee, wir erleben immer wieder, dass die natürlich